Genau, ich würde an der Stelle ein Gedicht vortragen. Ich sage aber erst danach ein bisschen was zu dem Hintergrund von dem Gedicht. Und das heißt Wort durch Radio. Wer jetzt hier lauscht, wer du bist, der den Hörer an die Ohren legt oder den Lautsprecher einstellt, wer mich vernimmt, neugierig oder weil er Zeit hat zu hören, wer mich vernimmt in Deutschland, in den Ländern der Erde, um bald zu vergessen, was ich gesagt habe, beim Abendbrot alles zu vergessen, dies ist die Stimme aus den Werken der Welt. Halblaut, verkommen im Ozean der Werkverlassenheit, ertrunken. Das Wort aus den Stahlwerken von Pittsburgh klingt wie das Wort aus den Kohlengruben von Charleroi, wie das Wort aus den Schwefelgruben von Messina, wie meine halblaute Stimme aus dem Leunawerk. Meine Stimme hatte eins zu tun mit dem heiteren Schulweg und dem Ranzen auf dem kleinen Rücken, mit dem Zelt, das wir aus Tüchern unserer Mütter auf den großen Plätzen bauten, und wir jagten Büffel in der kindlichen weiten Prärie. Du, der es hört, Mensch aller Welt, trugst du auch einen Ranzen auf deinem Rücken, fuhrst du auch im halbblecken Kahn auf dem grünen Fluss übers Wehr. Du wunderbare, längst gestorbene Kindheit. Erst ging sie dahin und wir wussten es nicht, dann wurde sie noch einmal erschlagen im Werk. Hörst du noch? Hast dich nicht abgewendet? Meine Stimme hat es aufgegeben, von dem zarten, kleinen Menschen W.B. zu sprechen. Sie spricht mit unaufdringlicher Innigkeit von deinem proletarischen Bruder. Ich gebe dir jetzt Bericht von meinem Leben, von dem Aufstehen früh oder wann immer Zeit zur Schicht ist, von der schmalen Tür der Kontrolle und der abgetretenen Treppe. Jetzt sind wir da, jetzt sterben wir den ganzen Tag und wer Nachtschicht hat, stirbt die Nacht. Die Maschinen schreien, schreien und es ist so still. Die Stimme der Motoren verwandelt sich in die Werkseinsamkeit. O, der Himmel am Morgen und die Finsternis der Nacht. Ich will zu dir sprechen, von dem Genossen Tod unter uns, immer dicht neben mir, von meiner Heimkehr, heim in mein Zimmer. Ich sehe das Krankenauto fahren, ich sehe den Meister gehen, die Schornsteine wehen, die Hämmer schlagen, die Gebläse, die Sirenen, die Urwaldstimmen. Genug, ich bin gehetzt. Hörst du mich noch einen Augenblick, deinen Kameraden? Meine Stimme wird bald verlöschen. Glaube nicht, dass du dich auf sie besinnen wirst oder nur auf einen zärtlichen Nachklang. Wenn morgen man bleich mich aufhebt aus dem Schnee meines Schmerzes und es wird jemand sagen, tot. Wenn leer mein Zimmer stehen wird, wenn du die Zeitung aufschlägst und liest von einem Unglücksfall im Leunawerk, wer fragt, tat dieser Sturz weh? Du erinnerst dich meiner noch doch nicht mehr, der starb, der schnell in schmerzlichem Fall verging, war dein unbekannter Zeitgenosse W.B. Dieser unbekannte Zeitgenosse W.B. ist dann doch nicht ganz unbekannt geblieben. Zumindest heißt die Straße, auf der wir jetzt hier zum Leuner Haupttor gekommen sind, nach diesem W.B. ist nämlich die Walter-Bauer-Straße, auf der wir gefahren sind. Ein Dichter, der aus Merseburg tatsächlich selber kommt und der 1930 diese Gedichtsammlung herausgebracht hat, Stimme aus dem Leunawerk. Das war jemand, also der schon auch eher sozusagen aus einer Mittelschicht kommt, ist Lehrer gewesen, hat aber sozusagen immer wieder Hilfsarbeiten sozusagen oder Gelegenheitsarbeiten im Leunawerk und in anderen Fabriken hier in der Gegend gemacht. War so ein linkshumanistischer Schriftsteller und dieses Buch Stimme aus dem Leunawerk ist 1930 im Malik Verlag erschienen, also von der Verlag von Wieland Herzfelde, wo sozusagen tatsächlich linksradikale Künstlerinnen, Avantgarde, Kunstavantgarde zusammengekommen ist. Eine ganz interessante Mischung und interessant, dass eben diese Gedichtsammlung auch dann dort erschienen ist. Ja, der ist sozusagen jemand gewesen, der sich dann unter dem Nationalsozialismus relativ bedeckt gehalten hat, eher unpolitisch geworden ist, auch veröffentlichen konnte, unter dem Nationalsozialismus eingezogen worden ist, in verschiedenen Ländern als einfacher Soldat gekämpft hat, der sich dann sozusagen in der Nachkriegszeit mit den Verhältnissen in Westdeutschland, wo er dann gewesen ist, also er ist nicht in die DDR gegangen, der sich da aber auch nicht so recht mit den Verhältnissen anfreunden konnte und dann nach Kanada gegangen ist, weshalb sozusagen auf dieser kleinen Infotafel, die bei der Walter-Bauer-Straße zu lesen ist, halt eben zu lesen ist, dass er in Toronto dann gestorben ist. Wenn das mal jemand in die Hände bekommt, ich glaube, das ist auch so ein Büchlein, was irgendwie so in so Umsonstkisten man relativ häufig findet. Es sind sozusagen auch noch einige mehr Gedichte sozusagen, die ja so einen Arbeitsalltag beschreiben und eben die Werke beschreiben, das Leunawerk beschreiben, Arbeitsverhältnisse beschreiben. Genau. Das war so ein bisschen die literarische Einlage. Vielleicht, ich hatte jetzt ja schon über die Einnahme vom Leunawerk einiges gesagt. Wie es dann weitergegangen ist, erstmal mit dem Werk selbst. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurden sämtliche Werksangehörigen entlassen und neu eingestellt. Neu eingestellt wurden natürlich die Facharbeiter und so weiter, die man so brauchte, aber an Arbeiter, die unter 25 Jahren waren, 25 oder 28, eins von diesen beiden, wurden grundsätzlich nicht eingestellt. Weil von diesen jungen Arbeitern die Revolte ausgegangen war, weil die Masse der bewaffneten Kämpfer gestellt haben, hat man die Jungen, gab es richtig so eine Vorgabe, die werden hier nicht eingestellt. Das finde ich nochmal interessantes Detail. Das Leunawerk selber hat ja dann seine, wenn man so sagen will, große Karriere zur NS-Zeit begonnen. Weil dann ja hier dieses, Deutschland hat ja keine Erdölreserven, wurde hier synthetisches Benzin hergestellt, da wurde das dann doch entsprechend ausgeweitet. Und das ist dann auch der Grund für Bombenangriffe, die hier drauf gelaufen sind und so weiter gewesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier weiter synthetischer Kraftstoff hergestellt, war das größte Chemiewerk in der DDR und hieß dann auch Walter-Ulbricht-Werk. Ja. Walter-Ulbricht-Werk. Und das sollte man vielleicht auch zum Abschluss noch dazu sagen, dass hier auch am 17. Juni 1953 beim Volksaufstand gab es noch Leute, die also aus dieser 20er Jahre hier noch arbeiteten. So letzte Relikte von Menschen, die meinten, sie DDR wäre ein neues sozialistisches Experiment und sich da voll eingebracht haben, dann enttäuscht waren und dann ja, einige Sachen durchsetzen wollten und die wurden dann also hier mit dem 17. Juni 1953 wurden so die letzten Überbleibsel aus dieser Zeit im Grunde genommen zerschlagen. Ja, und dann wurde das Leunawerk an sich zerschlagen, nämlich nach der Wende. Da ist ja diese komische Geschichte gewesen mit der Treuhand und der Elf-Aquitaine, dieser französischen Firma, die dann hier so Sachen aufgekauft hat, aber das ist wiederum so eine Geschichte für sich. Heute haben wir dieses Werk zu erhalten. Es gibt natürlich auch dieses große Betriebsgelände noch. Viele von den alten Anlagen wurden mittlerweile abgerissen, aber es ist immer noch eine sehr beachtliche Anlage. Und ja, von daher kommen wir ja nochmal daran vorbei. Ja, genau, also das kann man vielleicht sagen. Ursprünglich war das ja BASF, also das war sozusagen ein großer Chemiekonzern, der das Werk betrieben hat. Dann in der DDR natürlich verstaatlicht. Und sozusagen inzwischen ist es halt so eher so eine dezentrale Betriebsstruktur. Das heißt, es gibt sozusagen mehrere Konzerne, die dieses Gelände nutzen. Und es gibt sozusagen wie so ein Dachverband, der heißt auch irgendwie Leuna Logistics oder so. Also wo schon sozusagen klar ist, das ist nicht mehr ein großer Konzern, sondern eher so eine zergliederte Struktur. Ja, was ist aus den Leuten geworden, die diesen Aufstand geführt haben? Vielleicht auch dazu noch etwas zu sagen. Uzelmann, hatte ich ja gesagt, wird in Leipzig dann verhaftet, wird auch ein Prozess gemacht und so weiter. Der ist später in der DDR. Ich weiß gar nicht, ob er SED-Mitglied ist. Ich glaube, jedenfalls bringt er sich ein. Er ist einer von denen, die jetzt an das neue sozialistische Experiment glauben und fährt da relativ schnell mit gegen die Wand. Und hat dann keine Möglichkeiten mehr, auch ökonomisch weiterzukommen und geht dann in den Westen. Ist in West-Berlin im SFB angestellt, also Senderfreies Berlin, die Radioanstalt da, und ist dann sozusagen im Westen tätig. Max Hölz wird verhaftet in Berlin, es wird ein Prozess gegen ihn gemacht, er sitzt eine Zeit lang im Knast, also ich fasse das jetzt kurz, und geht dann später in die Sowjetunion. Da wird er so ein bisschen rumgereicht als der deutsche Freiheitskämpfer und kommt aber ziemlich schnell mit der stalinistischen Regierungsform da in Konfrontation, will ich mal so sagen. Jedenfalls wird er dann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vom sowjetischen Geheimdienst ermordet. Es wird dann gesagt, er wäre ertrunken da, obwohl er ein guter Schwimmer war und wird also mit Stiefeln an und so. Also ist mit ziemlicher Sicherheit ermordet worden, also von unter den Stalinismus umgekommen. Karl Plättner, von dem ich schon einiges gesagt habe, der entkommt und baut dann, der sagt dann, dass wir den Aufstand verloren haben, liegt daran, dass wir zu wenig radikal waren. Wir müssen also noch radikaler werden. Das heißt, wir müssen die Radikalität an sich sein. Und er macht dann, bringt dann diesen Spruch auf, enteignet die Enteigner. Das heißt im Marxistischen Expropriation der Expropitateure. Und gibt dann die Schrift raus, der rote Terror. Und da schreibt er eben rein, dass wir müssten jetzt kleine Zellen bilden und müssten die Besitzenden überfallen, müssten uns, also das, müssten uns die Reichtümer da nehmen, müssten das aufteilen und so weiter. So eine ganz wilde Idee. Und das setzt er dann auch um. Er hat dann eine Organisation, die er gründet und zieht also auch in dieser Art und Weise durch die Lande. Das Interessante an Karl Plättner ist, dass er ein anderes Verhältnis hat zu Frauen, als die ich eben beschriebenen habe. Er hat nämlich eine Leibgarde, in Anführungszeichen, so Personenschützer würde man heute sagen. Das sind so 2, 3 Frauen. Und da ist man damals, hat man das nicht so, ist das nicht so üblich. Und das gibt dann später, als er dann vor Gericht steht, noch entsprechende interessante Artikel, und der Fantasie des Kleinbürgertums sind da keine Grenzen gesetzt. Sehen wir, was eine interessante Gestalt, Karl Plättner. Der wird dann natürlich auch verhaftet nach einigen seiner Enteignungsaktionen, kommt dann vor Gericht, das ist ein sehr theatralischer Abgang. Es ist eine sehr interessante Gestalt auf alle Fälle, und der ist später dann im Knast mit dem Hirschfelder, das ist so ein Sexualwissenschaftler. Und ist der Erste, der über die Sexualität von Strafgefangenen publiziert und so weiter. Also diese Sachen sind eigentlich nachher, was seine literarischen Sachen angeht, bedeutender als seine Revolutionsschriften. Zur Zeit des Nationalsozialismus ist er inaktiv, also ist jetzt nicht in der KPD oder so, lebt irgendwie in Leipzig und wird dann aber auch irgendwann im Laufe des Krieges, verhaften sie ihn dann doch. Und er durchlebt mehrere Konzentrationslager. Am Ende ist er in Auschwitz. Er erlebt auch die Befreiung von Auschwitz, geht dann von Auschwitz, will dann zurück nach Leipzig. Da kommt er auch noch an, aber er ist so entkräftet, dass er dann dort verstirbt. Historisch gesehen wird er dann mehr oder weniger vergessen. Und erst in den 80er Jahren oder eigentlich erst in den 90er Jahren sind man sich seiner wieder, und dann gibt es auch mittlerweile ein Buch über ihn und so weiter. Das ist also diese Geschichte. Abgesehen von diesen einzelnen Schicksalen, da kann man noch zwei, drei andere erzählen, muss man sich natürlich dann grundsätzlich die Frage nach Sinn und Unsinn dieses Aufstandes stellen. Die Ergebnisse jedenfalls sind, also es ist von vornherein klar, das hat keinen Zweck. Also warum soll man hier jetzt im mitteldeutschen Gebiet einen isolierten Aufstand führen? Wo soll das hinführen? Also das, wenn andere Landesteile oder irgendwann nicht mitmachen, ist das natürlich völliger Quatsch. Man versucht es eben, wie gesagt, trotzdem. Die Ergebnisse für die KPD sind niederschmetternd. Ich habe das mal rausgeschrieben. Der Mitgliederbestand der KPD sinkt nach dem Aufstand von 359.000 auf 180.000 Mitglieder. Es gibt 4.000 Verfahren gegen Leute, die an diesem Aufstand beteiligt sind. Da werden zwar dann 1.500 nur von verurteilt, aber immerhin. Also es ist ein Desaster im Grunde genommen für diese Partei. Es dauert Jahre, bis sie sich davon wieder erholt. Die KPD ist im Grunde genommen kaputt danach. Weil ihre Kader haben ja ihr Maximalprogramm versucht, 1:1 umzusetzen. Entweder sind sie tot oder auf der Flucht. Und die Partei, der Rest, der noch da ist, der spaltet sich dann in Atome sozusagen auf. Geben einige zu den Anarchisten und hier und dahin. Die KAPD gibt es im Grunde genommen danach nicht mehr. Also ist das Ergebnis dieser Niederlage für die radikale Linke ein total verheerendes. Und wie gesagt, es ist auch nicht gelungen, diesen Aufstand in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen. Das ist sogar so, dass in der KPD, bei der Komintern, wird das natürlich auch besprochen. Lenin zieht die Offensivstrategie zurück. Paul Levy gibt ein Schriftstück raus, wieder dem Putschismus, wo er also diesen diese Sache kritisiert, öffentlich kritisiert, sagt, das ist eine hirnrissige Aktion gewesen und diese Offensivstrategie ist falsch und so weiter. Daraufhin wird er aus der KPD rausgeschmissen. Er gründet dann mit einigen Parlamentariern so eine kleine Gruppe im Reichstag und geht später zur SPD zurück. In der Kommentaren selber, Lenin wird natürlich nicht kritisiert, wird die Offensivstrategie zurückgezogen. Man sagt, das war falsch, die Niederlage ist eben eine Niederlage, es wird dann nicht weiter darüber geredet. Man macht jetzt aber man geht jetzt zu einer neuen Strategie über, nach dem mitteldeutschen Aufstand zur Einheitsfront. Und die Einheitsfrontstrategie bleibt dann die maßgebliche Strategie der KPD die ganze Zeit bis zur Machtübertragung auf die Nationalsozialisten. Wobei eben Einheitsfront nicht das heißt, was wir darunter verstehen, Einheit von verschiedenen Gruppen gleichberechtigt, sondern unter der Führung der KPD eben alle anderen, dass alle anderen unter der Führung der KPD mitmarschieren. Und dann versucht man eben, so eine Politik zu betreiben. Das sind sozusagen die politischen Geschichten, die hierbei rauskommen. Auf der linken Seite, vielleicht noch zur anderen Seite sagt, dass natürlich der Staat stabilisiert ist. Severin, der Innenminister, der preußische Innenminister, hat sich mit seiner Polizeistrategie mehr oder weniger durchgesetzt und sitzt fest im Sattel. Und was wir nicht vergessen dürfen bei der ganzen Geschichte ist, dass wenig später im Mai 2021 die Rechten einen Riesenerfolg landen mit einer militanten bewaffneten Aktion, der also in der Gesellschaft eine viel größere Wirkung hat als der mitteldeutsche Aufstand. Es geht ja um den Annaberg, eine Gegend in Schlesien, die Oberschlesien, die zu Polen gehören soll. Und die erobern die einfach zurück gegen den Versailler Vertrag. Das ist eine andere Geschichte, aber die ist erfolgreich sozusagen. Wenn man jetzt historisch das betrachtet, auch damals, was in den Medien sozusagen dann im Nachhinein ab Juni eine Rolle spielt, ist es nicht mehr der mitteldeutsche Aufstand, der im Grunde genommen dann als lokale Episode abgehakt wird. Ja, ich will euch aber jetzt hier nicht zutexten, ich rede eine ganze Menge. Das zu dem Fall hier, vielleicht habt ihr eventuell sogar mal eine Frage, sonst müssten wir weiterziehen.